Guten Abend bei Sachzwang FM, dem ideologischen Staubsauger. Heute, wir Menschen so klein, die Gesellschaft als Monster der Moderne. Dazu werden wir zwei ganz erstaunliche Essays hören heute. Das erste in den fünf ersten Viertelstunden der Sendung von Ulrich Enderwitz. Die Herrschaft des Apparats. Science Fiction als Faschismustheorie. Enderwitz interpretiert das Genre der Science Fiction als Metapher für technokratischen Faschismus. In einem Text von 1983. Und als zweiten Text von Heiner Stuhlfaut Junior: Krise, Kollaps, King Kong. Der Zusammenbruch des Kapitalismus als Theorie und Phantasma. Stuhlfaut untersucht also die Konjunktur von Monsterfilmen, vor allem in Zeiten großer gesellschaftlicher Krisen. Darüber hinaus wird ein denkwürdiges Zitat von Ulrich Sonnemann durch die Sendung spuken. Das 19. Jahrhundert kennt praktisch keine Utopien. Das ist auch gar nicht verwunderlich. Utopische Literatur in der Neuzeit entspringt dem Versuch, eine herrschende gesellschaftliche Macht, gegen die man in der Realität nicht ankommt, wenigstens in der Reflexion außer Kraft zu setzen. Beziehungsweise verdankt sich dem Bemühen, eine bestehende gesellschaftliche Krise, die man in Praxis nicht zu bewältigen vermag, wenigstens in Gedanken zu überwinden. Von daher gesehen scheint, dass das 19. Jahrhundert keine Utopien kennt, durchaus plausibel. Plausibel natürlich nicht deshalb, weil das 19. Jahrhundert ohne herrschende Macht und bestehende Krise wäre. Es hat im Gegenteil beides, wie sattsam bekannt, in beispielloser Aktualität und noch nie dagewesener Totalität. Es hat die herrschende Macht in Gestalt des Kapitals, der am Verwertungsprinzip orientierten, systematisch entfalteten, privateigentümlichen Verfügung über die Produktionsmittel der Gesellschaft, und es hat die bestehende Krise in der Form eines universalen Klassenkampfs, des Konflikts zwischen den Opfern der Verwertung und den Verwertern selbst, der Arbeiterklasse und der Bourgeoisie, eben um die Frage, wer und in welcher Form über die Produktionsmittel verfügen soll. Sondern plausibel deshalb, weil ihrer erdrückenden Aktualität und überwältigenden Totalität ungeachtet, die Macht und die Krise des 19. Jahrhunderts weit entfernt davon sind, bei den Betroffenen jenes Ohnmachtsgefühl und Bewusstsein der Ausweglosigkeit hervorzurufen, das uns als die Voraussetzung für die Produktion von utopischer Literatur gilt. Weil im genauen Gegenteil die qua Kapital herrschende Macht von der allgemeinen Gewissheit einer ihr als objektive Dialektik eingeschriebenen unentrinnbaren Selbstauflösung und die im Klassenkampf bestehende Krise von der allgemeinen Erwartung einer ihr als spontaner Prozess vorgezeichneten unaufhaltsamen Selbstentscheidung begleitet ist. Wie gesagt, handelt es sich dabei um eine ganz generelle Gewissheit und Erwartung. Es sind keineswegs nur die unter jener gesellschaftlichen Macht Leidenden, die diese Gewissheit hegen und an die sie ihre revolutionären, auf die Zuspitzung der Krise und den Umsturz jener Macht bauenden Hoffnungen und Pläne knüpfen. Auch diejenigen, die vom Ausbeutungszusammenhang des Kapitals profitieren und an seiner Erhaltung Interesse haben, stehen offenbar so sehr unter dem Evidenzdruck dieser Gewissheit und dem dynamischen Eindruck dieser Erwartung, dass sie sich nolens volens dazu verstehen müssen, in Konkurrenz zur revolutionären Perspektive der politischen Gegner Entwicklungsmodelle zu kreieren, deren Inhalt und Ziel eine Art revolutionäre Selbstüberwindung der Kapitalmacht, ihre Reifung und Sublimierung zur Schöpferin einer krisenfrei glücklicheren Zukunft und versöhnt besseren Welt ist. Und weil das so ist, weil offenbar alle darin übereinstimmen, dass die Veränderung und Transzendierung der herrschenden Macht und ihres Krisenverhältnisses nicht nur kein Ding der empirischen Unmöglichkeit, sondern geradezu eine Sache der logischen Notwendigkeit ist, wird im 19. Jahrhundert nicht projiziert, sondern projektiert, nicht erfunden, sondern entworfen. Werden keine utopischen Romane geschrieben und theoretischen Konstrukte gemacht, sondern politische Manifeste verfasst und praktische Programme ausgearbeitet. Das, wie gesagt, gilt fürs 19. Jahrhundert. Und dann ist pünktlich mit dem Ende des Jahrhunderts die utopische Literatur wieder da, um im Laufe des folgenden, des denkwürdigen 20. Jahrhunderts zu wachsen und sich auszudehnen, zu blühen und zu gedeihen. Und zwar ist, wenn wir ihrem Zeugnis Glauben schenken dürfen, die utopische Gattung deshalb wieder da, weil eben auch das wieder sich eingestellt hat, was zu ihr motiviert und den Nährboden für sie abgibt. Eine herrschende gesellschaftliche Macht, die übermächtig und fest gegründet, dominant und haltbar genug wirkt, um praktischen Widerstand nutzlos und die Hoffnung auf politische Veränderung eitel erscheinen zu lassen. Was sich da Ohnmachtsgefühle hervorrufend und ein Bewusstsein der Ausweglosigkeit erzeugend und eben damit den Nährboden für Utopien abgebend wieder eingestellt hat, ist natürlich nicht irgendeine beliebige und schon gar keine einfach neue Macht. Aus welchem Hut sollte die wohl gezaubert sein? Es ist vielmehr die durch das 19. Jahrhundert hindurch herrschende und altbewährte, die Kapitalmacht. Und sie ist es in der altbewährten Form verwertungssüchtig privateigentümlicher Verfügung und Kontrolle über die gesamtgesellschaftlichen Produktionsmittel. Auch wenn sie jetzt vom Mars kommen, sind es die alten kapitalistisch-imperialistischen Ausbeuter und Blutsauger, die gleich eingangs mit H.G. Wells' 1898 publiziertem Krieg der Welten sich auf dem von der Science-Fiction-Literatur neu entdeckten Schauplatz oder vielmehr Schlachtfeld als die herrschende Gewalt zur Geltung bringen. Und sie tun es in der alten Weise. Kraft privater Verfügung über das technische Know-how und Ingenium und mittels privater Nutzung der maschinellen Instrumentalität und Hilfsmittel der Gesellschaft. Es ist die alte gesellschaftliche Macht, die da wieder auftritt. Und doch wohl nicht ganz die alte. Neu an ihr ist ja jedenfalls eben dies, dass sie als die alte sich wieder in Szene zu setzen und mit solch überwältigendem technischem Aplomb und maschinellem Aufwand zu reetablieren vermag. Vergessen wir nicht, bis kurz vorher galt nach allgemeiner Überzeugung diese Macht ja noch als zum Untergang und Absterben oder jedenfalls zur Aufhebung und Transformation verurteilt, galt sie noch als begriffen in einem ebenso unaufhaltsamen wie dialektischen Prozess, sei es der faktischen Selbstzerstörung, sei es der objektiven Selbstüberwindung. Und jetzt plötzlich zeigt sie sich nach dem Zeugnis von Wells und Nachfahren aus diesem ihren Dekompositions- bzw. Transformationsprozess nicht sowohl in alter Frische als vielmehr in neuer Machtfülle wie Phönix aus der Asche wieder erstanden. Ist sie aus dem ihr gemachten hochnotpeinlichen Revolutions- oder wenigstens Evolutionsprozess nicht erschüttert, sondern konsolidiert, nicht geschwächt, sondern gestärkt hervorgegangen. Und zwar gestärkt und konsolidiert, offenbar wesentlich und ausgerechnet, durch ihr im vollem Umfang bestätigtes und erneuertes Monopol auf die gesellschaftlichen Produktionsmittel, ihre auf der ganzen Linie reaffirmierte bzw. restituierte Verfügung über das wissenschaftlich-technische Potenzial und das instrumentell-maschinelle Arsenal der Gesellschaft. Dabei war ja gerade der zu erwartende Verlust dieser privateigentümlichen Verfügung und monopolistischen Kontrolle über das Investitionspotenzial und Produktionsarsenal der Gesellschaft dasjenige, was nach allgemeiner Überzeugung den Untergang der Kapitalmacht herbeiführen bzw. ihre Transformation bewirken sollte. Das heißt, zentraler Punkt der Kapitalmacht prognostizierten Selbstzerstörung oder prophezeiten Selbstüberwindung war ja gerade die sichere Erwartung, dass sie in diesem ihrem privaten Anspruch und Zugriff auf die Produktionsmittel sich nicht werde halten und behaupten können, dass die Letzteren vielmehr unausweichlich bestimmt seien, ihren Händen, sei es ökonomisch, zu entgleiten, sei es politisch entrissen zu werden. Und das genaue Gegenteil ist am Ende also, dem Zeugnis der Science-Fiction folgend, eingetreten. Die Kapitalmacht hat die für ihr Bestehen konstitutive privateigentümliche Gewalt über die gesellschaftlichen Produktionsmittel nicht etwa eingebüßt, sondern übt sie unbestrittener und definitiver aus als je zuvor. Und zwar in dem Maß unbestrittener und definitiver, wie nun überhaupt das ganze Verhältnis von Kapitalmacht und Produktionsmittel in einer im Vergleich zu vorher qualitativ veränderten Bestimmtheit und neuen Gestalt erscheint. In jener neuen Gestalt nämlich, um die als ihr phänomenologisches Faszinosum die Science-Fiction-Literatur sich von Anfang an dreht und die bis heute das wesentliche Objekt und eigentliche Zentrum all ihrer darstellerischen Anstrengungen geblieben ist. Das von der Science-Fiction unablässig beschworene qualitativ Neue am Verhältnis von Kapitalmacht und Produktionsmittel ist dabei, kurz gesagt, dies, dass die Erstere, das Letztere nicht mehr bloß wie vorher als Mittel für ihre privaten Zwecke realisiert, sondern sich ihm zugleich auch als einem persönlichen Selbstdarstellungsmedium inkorporiert. Es nicht mehr bloß im Dienste ihrer speziellen Absichten instrumentell einsetzt, sondern sich ihm zugleich auch als einem Ausdrucksorgan ihrer selbst existenziell einbildet. Mithin dies, dass sie nicht mehr nur funktionalistisch abstrakt über es herrscht und verfügt, sondern mehr noch charakterologisch institutionell mit ihm, um einen Schellingschen Ausdruck zu gebrauchen, konkresziert, verwächst. Seit H.G. Wells gigantischen Robotermaschinen vom Mars und das heißt von Beginn der Science-Fiction-Literatur an, firmiert die Kapitalmacht nicht mehr sowohl als eine über dem Produktionsinstrumentarium stehende und seiner mit privater Zielstrebigkeit sich bemächtigende und bedienende gesellschaftliche Macht und politisch-ökonomische Instanz, sondern figuriert sie vielmehr als eine im Produktionsinstrumentarium selber steckende und mit objektiver Planmäßigkeit aus eigenen Stücken sich betätigende und zum Ausdruck bringende dingliche Gewalt und technisch-systematische Intelligenz. Das Ergebnis dieser Science-Fiction-förmigen Integration oder Innovation der politisch-gesellschaftlichen Macht Kapital in das technisch-sächliche Ensemble der Produktionsmittel ist, dass aus dem früheren der Kapitalmacht als praktisches Mittel und reale Funktion zur Verfügung stehenden Produktionsinstrumentarium jetzt der im Sinne eines symbolischen Mediums und einer totalen Erscheinung der Kapitalmacht selbst überdeterminierte Produktionsapparat wird. Natürlich wirkt diese von aller Science-Fiction-Literatur konstatierte bzw. behauptete Verwandlung der realen Funktion in eine totale Erscheinung des Instrumentariums in den Apparat auch auf den Charakter der Kapitalmacht als solcher zurück, indem sie dadurch, dass sie dem Produktionsmittel sich inkorporiert, dessen Phänomenologie verändert, schlägt das auf ihre eigene Charakterologie zurück. Sie verändert sich vor allem in zweierlei Hinsicht. Erstens legt sie ihren bisherigen Charakter eines für sich bestehenden und haftbar zu machenden ökonomisch-gesellschaftlichen Subjekts ab, das heißt, sie objektiviert, strukturalisiert sich. Zweitens verliert sie die bisherige Fassung einer als solche bestimmbaren und dingfest zu machenden politisch realen Klasse. Das heißt, sie formalisiert, anonymisiert sich. Die alte Kapitalmacht also ist es, die nach dem Zeugnis der Science-Fiction-Literatur sich als die herrschende, sei es noch immer in Kraft zeigt, sei es aufs Neue zur Geltung bringt. Aber sie tut das durchaus nicht mehr als die alte. Neu an ihr ist, hält man sich an die Science-Fiction, ihre Konkreszenz mit den sächlichen Bedingungen ihrer politisch-ökonomischen Herrschaft, ihr Zusammenwachsen mit den von ihr kontrollierten gesellschaftlichen Produktionsmitteln, ihr Verschwinden in und Einswerden mit ihrem eigenen, zum Apparat totalisierten Instrumenten- bzw. Maschinenkorpus, in dessen objektive Intelligenz und anonymen Sachverstand sie sich dabei transformiert. Und eben diese konkretisiert neue Gestalt oder integriert andere Erscheinung, in der die triumphierende Kapitalmacht sich darbietet, ist es aber offenbar auch, was ihr den Anschein unwiderstehlicher Machtfülle und einen Charakter unentrinnbarer Totalität verleiht, mithin bei den Betroffenen jenen als Ohnmachtsgefühl überwältigenden Effekt erzielt und jenen als Bewusstsein der Ausweglosigkeit traumatischen Eindruck hervorruft, der sie alle Hoffnung auf politischen Widerstand und historisches Entrinnen aufgeben und auf die kompensatorische Macht utopischer Projektion sich zurückziehen, auf den symbolischen Ausweg der Produktion von Science-Fiction-Literatur verfallen lässt. Eben deshalb, weil ihnen die, sei es reaffirmierte, sei es reetablierte Kapitalmacht in der Subjekt-Objekt-Totalität des Apparats erscheint, das heißt in symbiotisch-systematischer Gemeinschaft mit den gesellschaftlichen Produktionsmitteln entgegentritt, sind offenbar die Betroffenen geneigt, den überdauernden bzw. wiedererstandenen nun jenen Status einer totalen gesellschaftlichen Macht und konkurrenzlosen politischen Herrschaft einzuräumen, den sie in ihrer Science-Fiction-Literatur ebenso unablässig veranschaulichen, wie sie ihn durch diese Literatur unabweislich anerkennen. Aber apropos gesellschaftliche Übermacht und konkurrenzlose Herrschaft, was ist dabei eigentlich aus dem vorherigen ökonomisch-politischen Gegenspieler der Kapitalmacht geworden? Wo ist unter der Ägide des jetzt von der Science-Fiction als die herrschende gesellschaftliche Macht identifizierten Apparats eigentlich die kurz zuvor noch so gegenmächtig und vermeintlich zukunftsträchtig mit der Partei des Kapitals, der Bourgeoisie, um die gesellschaftlichen Produktionsmittel konkurrierende Partei der Arbeit, die proletarische Klasse, geblieben? Sie ist, hält man sich an die Science-Fiction-Literatur, schlicht und einfach von der Bildfläche verschwunden. Von einer Partei der Arbeit, einer Arbeiterklasse, weiß die Science-Fiction ebenso wenig mehr, wie sie überhaupt von einem Prinzip der Arbeit, einer als eigentliches Ausbeutungsobjekt der Kapitalmacht, die Produktionsmittel betätigenden und gebrauchenden menschlichen Arbeitskraft, noch etwas weiß. Uno actu der Verwandlung der Produktionsmittel aus einem der Kapitalmacht zur privaten Verfügung stehenden Instrumentarium in den die Kapitalmacht höchstpersönlich zur Erscheinung bringenden Apparat hat sich die menschliche Arbeit als ein für die Produktion unabdingbarer und in der Tat konstituierender Faktor aus dem Mittelzusammenhang verflüchtigt. Ist die menschliche Arbeitskraft als das die Arbeitsmittel gebrauchende empirische Subjekt des Prozesses entbehrlich geworden und verschwunden. Der Apparat ist per Definitionem seines Erscheinens Automat, eine sich selbst bewegende, selbstbetätigende, selbststeuernde, selbstregulierende, kurz autonome Maschinerie. Wenn das Moment der Arbeit überhaupt noch als eigener Faktor auftaucht, dann nicht mehr in der früheren Gestalt des dem Instrument als Maschine assoziierten menschlichen Subjekts, das heißt in Gestalt des das Instrumentarium in konfliktträchtiger Äquivokation ebenso technisch beherrschenden wie ökonomisch bedienenden Lohnarbeiters, sondern in der neuen Form einer dem Apparat als Automaten integrierten technischen Hilfsfunktion, das heißt in Form des vom Apparat in bedrohlicher Eindeutigkeit ebenso technisch bestimmten wie ökonomisch eingesetzten Roboters. Ist so aber die menschliche Arbeit als ökonomisches Prinzip, als dem Kapital ebenso sehr zugrunde liegende wie von ihm ausgebeutete gesellschaftliche Kraft im Apparat verloren gegangen und aufgelöst, was Wunder, dass dann auch die arbeitende Menschheit als politische Macht, als der Kapitalmacht ebenso revolutionär widerstreitendes wie vorerst noch unterworfenes historisches Subjekt von der Bildfläche verschwunden ist. Was nach diesem von der Science-Fiction-Literatur bezeugten Exitus des ökonomischen Prinzips Arbeit und politischen Subjekts Arbeiterklasse bleibt, ist nichts als der Apparat selbst, in trautem Verein bzw. in symbiotisch konkurrenzloser Eintracht mit der als inkorporierte Instanz und eingefleischte Intelligenz in ihm erscheinenden und sich betätigenden Kapitalmacht. Hat aber auch die Kapitalmacht keinen historischen Widersacher, keinen politischen Opponenten, keinen ökonomischen Gegenspieler mehr, so fehlt es ihr deshalb noch nicht an einer natürlichen Frontstellung, einem gesellschaftlichen Kontrahenten, einem systematischen Gegenüber. Dieses systematische Gegenüber der Kapitalmacht ist, darin kommt alle Science-Fiction-Literatur überein, die politische Repräsentanz der Klasse des Kapitals selbst. Das heißt, die aus der Bourgeoisie als selbsternannter Hüter des Gemeinwohls und Repräsentant der gesamtgesellschaftlichen Interessen sich rekrutierende bürgerliche Öffentlichkeit und Intelligenz sind mithin diejenigen, in deren Vertretung und aus deren Perspektive die Science-Fiction-Autoren selbst reflektieren und schreiben. Im 19. Jahrhundert spielt diese bürgerliche Repräsentanz die Rolle des zwar interessierten, aber nicht aktiv beteiligten Dritten im großen Streit zwischen Kapital und Arbeit. Die von Swifts Gulliver bis zu Butlers Erewhon kultivierte Rolle des Spectators, des neutralen Beobachters, der zwar, wie näheres Hinsehen zeigt, politisch und ideologisch tatsächlich alles andere als neutral ist, weil er ökonomisch nämlich von der Kapitalmacht, sei es direkt unterhalten wird, sei es indirekt abhängig ist, von dem aber immerhin sich sagen lässt, dass er, wenn schon nicht über den streitenden Parteien und jenseits ihrer, so doch am Rande der Auseinandersetzung und außerhalb des Schussfelds steht. Und eben dieser als bürgerliche Öffentlichkeit interessierte Beobachter ist es nun also, der nach dem mysteriösen Verschwinden des proletarischen Gegenspielers der Kapitalmacht plötzlich in deren Schusslinie gerät. Plötzlich aus einem nachgeordneten Nutznießer und stillen Teilhaber ihrer gegen die andere Klasse sich richtenden Aktivitäten und Strategien zum erklärten Adressaten und bevorzugten Objekt eben jener Aktivitäten und Strategien avanciert. Uno actu des abrupt spurlosen Verschwindens des früheren proletarischen Klassengegners tritt für die als Apparat das Feld behauptende Kapitalmacht die bürgerliche Öffentlichkeit gewissermaßen an die Stelle des Verschwundenen, lässt die Kapitalmacht dieser bis dahin in einer Position ebenso formeller Neutralität wie materieller Interessiertheit verharrenden Klassenrepräsentanz gewissermaßen eben die aggressive Behandlung und repressive Fürsorge zuteil werden, die sie zuvor für den verschwundenen Klassenfeind bereithielt. Allerdings nur gewissermaßen. Denn weil mit ihrer Transformation in den Apparat die Kapitalmacht sich ja wesentlich zugleich als Automat, als ein auf den Faktor Arbeit, die produktive Einwirkung menschlicher Subjekte verzichtleistender, ebenso selbstgesteuerter wie eigengetriebener sächlicher Organismus etabliert, ist ihr Verhältnis zu diesem als bürgerliche Repräsentanz neuen gesellschaftlichen Kontrahenten, diesem als bürgerliche Öffentlichkeit neuen systematischen Gegenüber, Nun natürlich nicht durch das frühere spezielle Verwendungs- und Verwertungsinteresse, das Interesse an ökonomischer Ausbeutung bestimmt. Kennzeichen des neuen Verhältnisses ist vielmehr bloß ein genereller Bemächtigungs- und Bewältigungsanspruch, ein unspezifischer Anspruch auf politische Unterwerfung. Das heißt, bei ihrem neuen gesellschaftlichen Objekt und Opfer geht es der Kapitalmacht nicht, wie früher beim proletarischen Klassengegner, um Instrumentalisierung und Entfremdung, um Verwandlung in einen kapitalen Produktionsfaktor, sondern nur mehr um Manipulation und Verdinglichung, um Entqualifizierung zur sozialen Manövriermasse. Nicht also mehr um produktionstechnischen Einsatz und wertbildnerischen Verbrauch, sondern nur mehr um sozialtechnische Formierung und bürokratisch kontrollierte Organisation. Darum allerdings um die politische Entmündigung, die soziale Formierung und die technische Manipulation ihres neuen Opfers, kurz um seine bürokratische Unterwerfung, geht es der Kapitalmacht nach übereinstimmender Auskunft aller Science-Fiction-Literatur ganz entschieden. In der Tat ist, dass die als Apparat erscheinende Kapitalmacht nichts anderes als die autoritäre Kontrolle und totalitäre Manipulation ihres neuen Gegenübers, der bürgerlichen Repräsentanz und Intelligenz, im Sinn hat, nichts anderes als die politische Terrorisierung und ideologische Verblendung ihres neuen Opfers, der liberalbürgerlichen Öffentlichkeit, zum Ziel hat, die einer seltsamen Mischung aus kollektiver Paranoia und persönlicher Eitelkeit entspringende Grundüberzeugung praktisch aller Science-Fiction-Literaten. So völlig sind die Letzteren von dieser politischen Fixierung des Aggressors an sein Opfer, dieser bürokratischen Versessenheit des kapitalen Apparats auf die eine Aufgabe einer generellen Unterwerfung und detaillierten Kontrolle der bürgerlichen Öffentlichkeit überzeugt und fasziniert, dass in all ihren Darstellungen von nichts anderem als von eben diesem Verhältnis die Rede ist. Dass auch der von ihnen in immer neuen Wendungen und Figuren beschworene kapitale Apparat selbst ausschließlich in der Perspektive und Funktion dieses Verhältnisses zur Sprache und zur Erscheinung kommt. Das heißt, der von ihnen beschworene kapitale Apparat interessiert die Science-Fiction-Autoren nicht eigentlich als realer Produktionsapparat, als die gesellschaftliche Reproduktion besorgender privateigentümlicher Industrie- und Handelskomplex, als der er vielmehr stillschweigend vorausgesetzt ist, sondern ausschließlich als sozialer Verwaltungsapparat, als die gesellschaftliche Repression betreibendes öffentlich-polizeiliches Formierungs- und Überwachungssystem. Anders gesagt, interessiert er sie nicht in seiner primären ökonomischen Eigenschaft als Garant des realen Wohllebens der bürgerlichen Gesellschaft, sondern einzig und nur in seiner davon abgeleiteten sekundären politischen Bedeutung eines Garanten des sozialen Wohlverhaltens dieser Gesellschaft. In dieser Bedeutung aber interessiert er die Science-Fiction-Literaten nicht nur, sondern fasziniert sie geradezu. Gebannt wie das Kaninchen vor der Schlange stehen sie allesamt vor diesem konfrontativ-repressiven Verhältnis des Apparats zur bürgerlichen Repräsentanz und Öffentlichkeit, das ihre Literatur zum Kernphänomen und Zentralproblem der Gesellschaften des 20. Jahrhunderts erhebt und gegen bzw. über dessen literarisch von ihnen bezeugte überwältigende Evidenz und lähmende Omnipräsenz sie mittels ihrer Literatur doch zugleich utopisch anzudenken bzw. fiktionistisch hinauszudenken bestrebt sind. Damit allerdings, mit dem Andenken gegen bzw. Hinausdenken über den durch dies Verhältnis markierten Status quo, hapert es entschieden. Nichts bezeugt mehr die objektive Gebanntheit der Science-Fiction-Literaten, den Grad ihrer apparatbezogenen Faszination, als ihr Unvermögen, die vom Apparat gesetzten Bedingungen, die sie mit ihrer Literatur beschwören und entfalten, in ihrer Literatur auch nur im Entferntesten zu überschreiten, geschweige denn zu durchbrechen. wo immer sie, wie etwa im Falle von Orwell oder Bradbury, explizit um eine Gegenperspektive zu dem durch den Apparat bestimmten Status quo, den sie schildern, bemüht sind, bleibt dieser Gegenentwurf nicht nur der Dialektik aller utopischen Literatur gemäß im kategorialen Bannkreis und realen Bestimmungsrahmen der Status quo-Bedingungen, über die er hinausweisen soll, sondern gerät ihnen mehr noch, einer spezifisch vernichtenden Science-Fiction-Logik folgend, zum ebenso lächerlichen wie mystifizierenden materialen Vexierbild und existenzialen Wechselbalg eben des Status quo selbst. Worin unterscheiden sich die geheimnistuerisch alternativen Orwellschen Maximen von den wichtigtuerisch imperativen staatlichen Direktiven, gegen die sie aufgeboten werden? Worin unterscheiden sich die wandelnden Bücher, die am Ende von Bradburys Fahrenheit 451 stehen, noch von den menschlichen Automaten, gegen die sie der verkörperte Einspruch sein sollen? Im Normalfall aber bringt es die Science-Fiction-Literatur gar nicht erst zu einem Gegenmodell und erschöpfen sich, wenn sie nicht überhaupt auf eine quasi kultliche Darstellung und Rezitation des vom Apparat bestimmten Status quo beschränkt bleibt, ihr fiktiver Protest und ihr utopisches Transzendieren in der Imagination einer Verteidigung und Bewahrung des Status quo selbst gegen das, was an noch bedrohlicheren Tendenzen und gefährlicheren Entwicklungen er selbst heraufbeschwört. Das heißt, in einer imaginierten Parteinahme für den mit all seinen Schrecken gegenwärtigen Apparat gegen den noch schrecklicheren Apparat der Zukunft, zu dem er sich zu entfalten verspricht. So faszinierend und bannkräftig wirkt offenbar das durch den kapitalen Apparat bestimmte gesellschaftliche Verhältnis, dass es den seiner Betrachtung sich verschreibenden Science-Fiction-Literaten nicht nur in Konformität mit dem traditionellen utopischen Genre jedes praktische Ausbrechen und Entrinnen aus seinen Bedingungen unerreichbar erscheinen, sondern auch, im Unterschied zum utopischen Genre der Tradition, mehr noch jegliches theoretische Absehen und Abstandnehmen von seinen Bestimmungen unvorstellbar werden lässt. Was fangen wir nun mit dieser von der Science-Fiction-Literatur eingenommenen Perspektive an, die in der bürgerlichen Gesellschaft des 20. Jahrhunderts herrschende Macht als ebenso übermächtigen wie allgegenwärtigen Apparat und die bürgerliche Öffentlichkeit und Intelligenz selbst als dessen manipuliertes, ohnmächtiges Objekt und terrorisiertes, widerstandsloses Opfer begreift? Ist diese Perspektive irgend realistisch, objektiv zutreffend? Auf den ersten Blick scheint es mit ihrem Realismus nicht eben weit her zu sein. So wie diese Perspektive unser gesellschaftliches Grundverhältnis imaginiert, ist es ja doch wohl nach wie vor nicht beschaffen. Weder hat die bürgerlichen Gesellschaften beherrschende Kapitalmacht jene technologisch automatisierte, undurchdringliche Objektivität, beziehungsweise ist sie jene technizistisch perfektionierte, unangreifbare Totalität, als die der Science-Fiction-Literat sie qua Apparat sich und uns vorzustellen geneigt ist, noch erscheint derzeit die bürgerliche Öffentlichkeit und Intelligenz als dies dem kapitalen Apparat ausgelieferte willenlose Objekt und ohnmächtige Opfer sozialer Manipulation und politischer Repression, als das der Science-Fiction-Literat sie sich und uns glaubhaft zu machen bestrebt ist. Aber wenn die Perspektive unrealistisch, objektiv unzutreffend ist, was lässt dann den Science-Fiction-Literaten sie einnehmen und derart beharrlich vertreten, derart unverdrossen elaborieren? Und nicht nur ihn. Schaut man genauer hin, erweist sich diese Perspektive als alles andere denn als Privileg der Science-Fiction-Literatur. Heutzutage wird sie offen oder insgeheim von Jungsozialisten, Liberalen, Grünen, Regionalisten, kurz von großen Teilen der Linken und Gesellschaftskritikern aller Schattierungen geteilt. Ist sie mithin eine höchst geläufige Form der Gesellschaftskritik und quasi politisch gesellschaftsfähig geworden. Aber auch bevor sie das wurde, war sie bereits durch das ganze Jahrhundert hindurch eine kulturindustriell ebenso verbreitete und geschätzte wie vom offiziellen Kulturbetrieb gering geachtete und geschmähte Haupt- und Grundform liberal-bürgerlicher politischer Reflexion und Gesellschaftskritik. Man braucht sich nur klarzumachen, dass zwei zentrale Gattungen der kulturindustriell produzierten Trivialliteratur des 20. Jahrhunderts, nämlich der Kriminalroman und die Horrorgeschichte, im Wesentlichen aus dieser Perspektive geschrieben sind, um der tragenden Rolle inne zu werden, die die letztere, wenn schon nicht de jure, so umso gewisser aber de facto im liberal-bürgerlichen Bewusstsein seit langem spielt. Beide, der Kriminalroman und die Horrorgeschichte, sind ebenfalls wesentlich durch den faszinierten Blick auf das bestimmt, was in der Science-Fiction-Literatur dann als der Apparat figuriert. Allerdings erscheint hier der Apparat noch nicht als solcher synthetisiert, noch in die zwei Komponenten zerlegt, die ihn später konstituieren. Die eine Komponente ist der Apparat in abstracto als technologisches Instrumentarium, die monströse Maschine, das unheimliche Objekt. Dieses Motiv wird von der Horrorgeschichte ausgebreitet. Die andere Komponente ist die im Apparat wirksame Macht in abstracto als kriminelle Intelligenz, der Public Enemy, das verbrecherische Subjekt. Dieses Motiv tritt der Kriminalroman breit. Natürlich ist die Kompetenzzuweisung idealtypisch. Es gibt tausend und ein Fälle, besonders natürlich beim Horrorgenre, in denen kriminelle Intelligenz und monströser Apparat in Handlungseinheit auftreten. Wichtiger ist deshalb der zweite Unterschied, den im Verhältnis zur Science-Fiction-Literatur Horrorgeschichte und Kriminalroman aufweisen. Dass nämlich die von ihnen eingenommene neue Perspektive noch keine gesellschaftliche, allgemeine, öffentliche ist, dass also das, worauf sie fasziniert blicken, von ihnen noch kurz entschlossen zum privaten Einzelfall, eben zum bloßen Kriminalfall erklärt, noch eilfertig zum extraordinären Phänomen, eben zur partikularen Monstrosität entschärft wird. Obwohl sie also den Balken bereits im Auge, das Faszinosum bereits im Blick haben, sind sie doch noch bestrebt, den Balken als bloßen Sparren, das Faszinosum als abseitiges Monstrum auszumachen. Und eben darin aber unterscheidet sich die Science-Fiction-Literatur, die nach ihren frühen und bescheidenen Anfängen bei H.G. Wells oder auch Sulawski in den 20er, 30er, 40er Jahren mit Semjotin, George Orwell und Aldous Huxley ihre eigentliche Karriere beginnt. Und eine, der des Kriminalromans vergleichbare, wenn schon nicht Popularität, so jedenfalls doch Publizität gewinnt. Da ist sie es, die von Kriminalroman und Horrorgeschichte massenhaft eingenommene neue Perspektive ihrer privaten Inhalte und partikularen Stoffe entkleidet und als eine gesellschaftlich allgemeine Blickrichtung, nämlich als die einer utopischen Darstellung im klassischen Verstand eines Staatsromans würdige Blickrichtung, auf die zum Zentralphänomen und Staatsereignis erhobene Totalität Apparat publik macht und zur Geltung bringt. Dass sie den entmischt privatisierenden Blick des Kriminalromans und der Horrorgeschichte auf Morde und Monstren zur synthetisiert totalisierenden Sicht auf den Apparat erweitert und aufhebt, bedeutet natürlich keineswegs die Ablösung und das Verschwinden von Kriminalroman und Horrorgeschichte. Im Gegenteil erfährt etwa der Kriminalroman mit Hammett, Chandler, Ambler und anderen in eben dieser Zeit eine der Karriere der Science-Fiction-Literatur parallele Neubegründung und Neubelebung. Die privatisierende Blickrichtung bleibt, wie die bis heute andauernden Massenproduktionen an einschlägigen Romanen und Filmen zeigt, ein nicht weniger akutes Bedürfnis als die totalisierende Perspektive. Und Kafkas Erfolg kann in gewisser Weise als Beweis dafür gelten, dass erst die Vereinigung beider Perspektiven, der privaten und der totalen, dem Bewusstsein, das sich in ihnen artikuliert, das Gefühl eines zureichenden Objektbegriffs vermittelt. Aber nichtsdestoweniger bleibt der Science Fiction das Verdienst, der neuen Perspektive ihre gesellschaftlich-politische Dimension vindiziert zu haben. Und konsequenterweise ist bzw. war deshalb ein ambitionierter Kriminalautor wie Ambler bemüht, sein Genre dem der Science Fiction anzunähern. Zurück aber zu der Frage, was wir mit dieser von der Science-Fiction beispielhaft entfalteten und zwar vielleicht nicht realistischen, aber doch als liberal-bürgerliche Position höchst realen und extrem verbreiteten Perspektive anfangen können, beziehungsweise wie wir sie interpretieren sollen. Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, müssen wir den Umstand ernst nehmen, dass der Zeitraum, in dem die Science-Fiction-Literatur diese ihre Perspektive erfolgreich und publikumswirksam entfaltet, eben auch die Periode ist, in der der Faschismus an die Macht kommt und der Stalinismus sich etabliert. Dass also der Erfolg dieser seit Beginn des Jahrhunderts von ihr propagierten Blickrichtung auf den Apparat dem Erfolg korrespondiert, zu dem die seit Beginn des Jahrhunderts grassierenden Staatsstreichtendenzen, Tendenzen zur Monopolisierung der politischen Macht durch den Staat, in diesem Zeitraum gelangen. Das heißt aber, wir müssen die Apparatfigur der Science Fiction, statt sie einfach als die technologisch-technizistische Veranstaltung, als die sie sich gibt, zu akzeptieren, vielmehr als Ausdruck und Chiffre für eine durchaus politisch-ökonomische Konstellation realisieren. Kurz gesagt, müssen wir die von der Science Fiction-Literatur eingenommene Perspektive im Wesentlichen als eine Verarbeitung und Darstellung faschistischer Verhältnisse und der mit ihnen gemachten Erfahrungen begreifen. Faschismus, das ist, wie ich meine, eine ebenso originelle wie effektive Strategie des 20. Jahrhunderts zur Beendigung des seit dem 19. Jahrhundert andauernden akuten Klassenkampfs, dem Kampf zwischen den beiden Klassen des Kapitals und der Arbeit. Beendet wird dabei der Kampf durch die Intervention der Staatsinstitution, die den Versuch unternimmt, die von der Klasse der Arbeit ausgehende revolutionäre Gefahr für die bürgerliche Gesellschaft dadurch ein für alle Mal zu beseitigen, dass sie die arbeitende Klasse nicht mehr bloß wie bisher politisch unterdrückt und polizeilich-militärisch in Schach hält, sondern mehr noch bzw. vielmehr ideologisch integriert und organisatorisch-korporativ in die tragende Säule der kapitalen Volkswirtschaft umfunktioniert. Damit der Staat diese Aufgabe erfüllen kann, muss er in zweierlei Hinsicht eine im Vergleich mit seiner traditionellen Gestalt markant neue Fasson gewinnen. Erstens muss er selber ein pseudo- oder quasi-revolutionäres Aussehen, selber die Züge einer revolutionären Veranstaltung, sozusagen eines führenden Unternehmens der Revolution annehmen. Das heißt, er muss sich der Klasse, die er zum Teufelspakt mit dem Kapital führen will, im wie immer trügerischen Charakter einer sie repräsentierenden oder vielmehr inkorporierenden sozialistischen Aufbruchsbewegung assimilieren. Zweitens muss er zu der bürgerlichen Klasse, seinem bisherigen Realfundament und Arbeitgeber, auf Distanz gehen, muss er gegen die bürgerliche Klasse sich verselbstständigen, sich von ihr emanzipieren, muss er mithin die Statur eines politisch-ökonomischen Generalbevollmächtigten, einer über die gesellschaftlichen Prozesse, insbesondere die der Produktion, und über die gesellschaftlichen Ressourcen, insbesondere die zentralen Produktionsmittel, vergleichsweise autokratisch eigenmächtig verfügenden und bürokratisch selbstherrlich wachenden, unbürgerlich arbiträren Agentur und völkisch totalitären Instanz gewinnen. Insofern er diese beiden Bedingungen, Stilisierung als eigentliches revolutionäres Subjekt und Verselbstständigung gegen die bürgerliche Klasse, erfüllt, kann der Staat der ihm gestellten Aufgabe einer Entscheidung und Beendigung des Klassenkampfs genügen? Kann er zu jener ebenso volksgemeinschaftlich hyperrevolutionären wie leviathanisch totalen Subjektform werden, in bzw. unter der die Substanz Arbeit mit dem Substrat Kapital, die gesellschaftliche Produktionskraft mit den gesellschaftlichen Produktionsmitteln zu einer schöpferischen Einheit verschmelzen, einer produktiven Arbeitsfront zusammenfinden kann? Produktiv tätig ist und bleibt diese staatlich verfasste Arbeitsfront für die Kapitaleigner, die bürgerliche Klasse. Denn die relative Veränderung der Produktionsverhältnisse, die die politisch-ökonomische Machtübernahme durch den als revolutionärer Massenbeweger und totalitärer Volksgemeinschaftsstifter figurierenden Staat darstellt, bedeutet natürlich alles andere als eine Änderung der Eigentumsverhältnisse und der in ihnen gründenden kapitalistischen Mehrwertaneignungs- bzw. Ausbeutungsformen. Wenn dieser neue Staat in die Produktionsverhältnisse eingreift, so ja gerade im Gegenteil, um die Eigentumsverhältnisse sicherzustellen. Um durch Einbindung der revolutionären Klasse in seinen totalitären Zusammenhang für die Aufrechterhaltung der gewohnten Ausbeutungsformen Sorge zu tragen. Dies, die Aufrechterhaltung der gewohnten Eigentumsordnung, die Garantie ökonomischer Sicherheit, ist der Gewinn, den die bürgerliche Klasse sich von der neuen Staatsfunktion verspricht und in der Tat der zureichende Grund für das Auftreten der neuen Funktion. Der Preis, den die bürgerliche Klasse für ihre so erkaufte ökonomische Sicherheit zahlt, ist ihre teilweise ökonomische Entmündigung und vollständige politische Entmachtung durch die neue Staatsfunktion. Für die alten Formen einer von der bürgerlichen Klasse gestellten Öffentlichkeit bzw. eines von der Bourgeoisie delegierten Staatswesens ist neben bzw. in der neuen mit ökonomisch weitestreichender Prokura und politisch weitestgehenden Vollmachten ausgestatteten faschistischen Staatsmaschinerie kein Platz mehr. Wo bürgerlicher Öffentlichkeitsanspruch und bürgerliche Staatsrepräsentanz alter Prägung unter diesen Umständen sich regen, geraten sie automatisch in Konkurrenz zur neuen Wirklichkeit des faschistischen Staats und werden von diesem, sei es nachdrücklich in die Schranken gewiesen, sei es gewalttätig abgefertigt. Den Preis also für ihre ökonomische Errettung und Sicherstellung durch den faschistischen Staat bezahlt die vom Kapital profitierende bürgerliche Klasse mit dem Opfer ihrer politischen Repräsentanz und dem Verlust ihrer gesellschaftlichen Öffentlichkeit. Das ist ein ziemlich hoher Preis, zumal sich in Praxis zeigt, dass der faschistische Nothelfer und Revolutionsumwandler vom Dienst ein in seinen finanziellen Ansprüchen ebenso kostspieliger und zum Gangstertum disponierter, wie in seinen außenpolitischen Ambitionen unberechenbarer und zum militärischen Abenteurertum neigender Hausgenosse ist, den längerfristig unter Kontrolle zu halten fast ein Ding der Unmöglichkeit scheint. Aber dennoch bleibt der faschistische Staat das Patentrezept, das, wenn nicht manifest, so jedenfalls doch latent, grundlegende gesellschaftliche Ordnungskonzept der bürgerlichen Moderne. Das lässt sich beispielhaft an der Bundesrepublik studieren, an der in ihr praktizierten Mischung aus Abwehrgesten gegen den gehabten Nationalsozialismus und Festhalten an wesentlichen faschistischen Prinzipien, an der Art, wie in vorerst abgeschwächter Form die staatliche Arbeitsfront im Konzept der Sozialpartnerschaft, die verschworene Volksgemeinschaft im Konzept der Solidargemeinschaft aller Demokraten, die staatlich gelenkte Monopolwirtschaft im Konzept einer staatlich gesteuerten Marktwirtschaft sich reproduziert. An der Art, wie jede miese kleine Regierung sich wie im 18. Brumaire mit dem revolutionären Anspruch einer umfassenden, sei es sozialen, sei es auch nur moralisch-geistigen Erneuerung einführen und mit dem totalitären Pathos einer Volksregierung, einer Regierung, sei es des kleinen Mannes auf der Straße, sei es der Menschen in diesem unserem Lande, etablieren muss. Zu attraktiv ist offenbar für die bürgerliche Klasse die Auflösung und Aufhebung des Klassenantagonismus im faschistischen Staat. Zu sehr entspricht ihrer kapitalen Rationalität und Logik diese in persona des Faschismus geleistete Umfunktionierung der Arbeit aus einem dem Kapital widerstreitenden Subjekt in eine das Kapital tragende Substanz, als dass sie der Versuchung zur Faschisierung auf Dauer widerstehen könnte, als dass sie nicht früher oder später bereit sein sollte, dieser Versuchung auch um den dafür zu zahlenden Preis des Verlusts ihres gesellschaftlichen Bewusstseins, ihrer öffentlichen Repräsentanz, ihrer politischen Intelligenz nachzugeben. Wir leben, daran besteht meines Erachtens kein Zweifel, im Zeitalter des Faschismus, in der Ära des manifest oder latent faschistischen Staatsapparats. Und es ist dieser faschistische Staatsapparat, der die Perspektive der Science-Fiction-Literatur bestimmt, auf den sie ihren kritisch forschenden Blick richtet und dessen Darstellung sie in immer neuen Anläufen zu vollbringen sucht. Science-Fiction-Literatur ist per Definition in ihrer Apparatperspektive Literatur über Faschismus. So gesehen ist denn also die Perspektive der Science-Fiction-Literatur keineswegs so unrealistisch, wie wir oben meinten. So übersetzt ist sie alles andere als unzutreffend, gegenstandslos. Aber was, fragt sich dann, macht ihren Realismus so Science-Fiction-förmig? Was macht, dass die Science-Fiction-Literaten ihren Gegenstand so technisch verfremdet und verschlüsselt wahrnehmen? Was macht, dass sich in ihrer Darstellung der faschistische Staatsapparat, den sie doch offenbar im Auge haben, auf eine technizistische Verwaltungsapparatur, das politisch-ökonomische Phänomen, auf eine bürokratisch-technologische Veranstaltung reduziert? Die Antwort ist ebenso einfach wie kompromittierend für die Science-Fiction-Literaten. Schuld daran ist, dass sie den Apparat als dies politisch-ökonomische Phänomen, das er doch ist, gar nicht mehr realisieren. Dass sie ihn seiner entscheidenden politisch-ökonomischen Leistung und Funktion nach gar nicht mehr thematisieren, geschweige denn problematisieren. Schuld daran ist, dass das, was der Apparat politisch-ökonomisch vollbringt, diesen seinen Betrachtern und Kritikern bereits als unbefragt herrschende Norm und selbstverständlicher Status quo gilt, dass das vom Apparat geschaffene politisch-ökonomische Fait accompli für die Letzteren bereits den Rang eines Factum brutum, einer unhinterfragbar natürlichen Konstitution hat. Wir haben bereits oben festgestellt, dass in der von der Science-Fiction-Literatur vorgelegten Konstruktion des Apparats Arbeit als selbstständiger Faktor und gesellschaftliches Subjekt als politisch-ökonomisch wirkliche Klasse gar nicht mehr vorkommt und vorgesehen ist. In der Apparatkonstruktion der Science-Fiction ist die gesellschaftliche Arbeit je schon im Apparat verschwunden, aufgelöst, zur geheimen Verschlusssache des Letzteren geworden. Eben dadurch erscheint hier der Apparat als Automat, als eine technologische Anordnung, deren zwei sichtbare Faktoren, Produktionssubjekt und Produktionsmittel, steuernde Intelligenz und gesteuertes Instrumentarium, auf Basis einer nicht sichtbaren Energie und Substanz, eben der dem Apparat einverleibten Arbeit, in einem unaufhörlichen Prozess der scheinbaren Selbstbetätigung und quasi spontanen Hervorbringungen begriffen sind. Wenn Arbeit überhaupt noch als besondere Figur taucht, so unter den Konditionen und nach dem Bilde des Automaten, der sie verschlungen hat, selbst. Als Automat des Automaten. Als Roboter. Aber indem die Science Fiction so die Arbeit als eigenständige Instanz restlos aus dem Blick verliert und dem Apparat als sein bedingungslos integrierendes Moment überlässt, vollstreckt sie ja offenbar nur eben das theoretisch an ihr, was der Faschismus praktisch mit ihr ins Werk zu setzen sucht. Macht sie sich nur das systematisch konsequent zu eigen, was der Faschismus ihr historisch penetrant offeriert. Die Strategie des Faschismus ist es, wie gesagt, Arbeit als gesellschaftliche Kraft und revolutionäres Potenzial dadurch aus der Welt zu schaffen, dass ein zum pseudorevolutionären Volksgemeinschaftsstifter ermächtigter und in Bezug auf die gesellschaftlichen Produktionsmittel mit uneingeschränkter Prokura ausgestatteter Staat sie politisch substituiert und ökonomisch integriert. Das Ergebnis dieser Strategie ist der faschistische Staatsapparat als ein politisches Subjekt in und unter dem die zum politischen Kraftstoff herabgesetzte ökonomische Substanz Arbeit mit dem technischen Arsenal der gesellschaftlichen Produktionsmittel zu einer Arbeitsfront in einem ebenso politisch diskreten wie ökonomisch totalen Produktionsprozess verschmolzen ist. Und dies praktische Ergebnis halten nun also mit ihrer Apparatkonstruktion die Science-Fiktionäre fest. Wohlgemerkt nur das Ergebnis, nichts sonst. Aber verträgt sich das denn mit der kritischen Absicht, mit der sie dem Apparat an sich doch entgegentreten? Würde diese ihre kritische Absicht nicht eigentlich erfordern, dass sie statt bloß das abstrakte Ergebnis zu registrieren, vielmehr den historischen Prozess, der dazu führt, reflektieren, dass sie gegen die im Apparat verkörperte Absicht, das neu geschaffene Verhältnis in der falschen Unmittelbarkeit eines rein technisch-systematisch bestimmten Naturzustands und faktischen Zusammenhangs der Funktionen erscheinen zu lassen, vielmehr an dem Anspruch festhalten, es als das Resultat eines politisch-ökonomisch bedingten Gesellschaftskonflikts und historischen Widerstreits der Intentionen zu realisieren? Und wäre dazu nicht vor allem nötig, dass sie gegen jede Evidenz des Apparats einen wenigstens minimalen Begriff von der Arbeit als nicht schon durch den Apparat verschlungener und vereinnahmter, einen Begriff von der Arbeit als selbstständiger Kraft und gesellschaftlichem Subjekt sich bewahrten? Stattdessen aber stellen sie sich voll und ganz auf den Standpunkt des Apparats und nehmen dessen Perspektive theoretisch ebenso entschieden ein, wie er sie praktisch vertritt. Ja, sogar noch entschiedener. Denn während in Praxis der Apparat, wie wir aus den Erfahrungen mit dem manifesten Faschismus wissen, dazu tendiert, die von ihm verschlungene Arbeit ideologisch wenigstens wieder hervorzukehren, um sie als seine gesellschaftliche Naturkraft imponierend und einschüchternd zur Schau zu stellen, sind die Science-Fiktionäre tatsächlich bereit, in ihrer theoretischen Konstruktion Arbeit überhaupt, die Produktionssphäre in toto, im Apparat verschwinden und als die reine Privatsache des Apparats, seine geheime Verschlusssache ein für allemal sich verflüchtigen zu lassen. Warum? Ganz einfach. Weil sie Angehörige der von dieser Substitution und Integration der Arbeit durch den Apparat profitierenden bürgerlichen Klasse sind. Als Klassenangehörige können sie der Versuchung schlechterdings nicht widerstehen, das praktische Angebot, das der faschistische Staatsapparat für sie darstellt, die historische Verheißung, die er für sie bedeutet, theoretisch aufzugreifen und systematisch zu realisieren. Was der Apparat ihnen verspricht, ist die Überwindung und Domestikation ihres gesellschaftlichen Gegenspielers, ihres Klassenfeinds, des politisch-ökonomischen Subjekts Arbeit. Wie sollten sie sich dem Reiz dieser Perspektive entziehen, wie sich der Verlockung widersetzen können, der Suggestion des Apparats einfach nachzugeben? Sich auf den Standpunkt des Apparats zu stellen, den Apparat als den persönlichen Bevollmächtigten einer selber nicht mehr gesellschaftlich firmierenden Arbeit, als den politischen Agenten einer als solche nicht mehr in Erscheinung tretenden gesellschaftlichen Produktion zu akzeptieren, zahlt sich ja auch aus. Wie sehr es sich auszahlt, werden die Science-Fiktionäre nicht müde, im Dienste ihrer Leser zu imaginieren. Unermüdlich schildern sie, wie sehr der herrschende Apparat einer breiten bürgerlichen Mittelschicht zum ökonomischen Vorteil ausschlägt, wie sehr dieser entpolitisierte, saturierte, hedonisierte, bornierte bürgerliche Mittelstand der eigentliche Nutznießer der Apparatherrschaft, der natürliche Adressat seiner automatischen Gunstbeweise und zentrale Empfänger seiner totalen Segnungen ist. Sie schildern das im Detail und mit Liebe und Fantasie. Gemeint allerdings ist die Schilderung kritisch, anklagend, warnend. Gewarnt werden soll vor der Verdummung, der Entmündigung, der Entpersönlichung, die die Herrschaft des Apparats für die ökonomisch von ihr profitierende bürgerliche Klasse bedeutet. Niemand sieht diese Gefahr besser als die Science-Fiktionäre. Niemand kennt besser als sie den Preis, den die Klasse da zahlen muss. Schließlich sind sie ja nicht nur Angehörige der Klasse in genere, sondern auch Mitglieder der Repräsentanz und Intelligenz der Klasse in specie. Vertreter derer, die das politische Bewusstsein der Klasse, die bürgerliche Öffentlichkeit, stellen. Das heißt aber, sie gehören jener klasseneigenen liberal-bürgerlich-staatspolitischen Gesellschaftsvertretung an, die durch die neue faschistische Staatsagentur außer Kraft gesetzt und verdrängt wird, gehören zu jener klassenspezifischen staatsbürgerlichen Repräsentanz und politischen Intelligenz, die die Klasse selbst bereit ist, dem faschistischen Apparat und der ökonomischen Sicherheit, die er ihr verheißt, zum Opfer zu bringen. Wir haben ja bereits festgestellt, dass eine in der bürgerlichen Klasse verankerte gesellschaftliche Öffentlichkeit und staatspolitische Repräsentanz sich mit der auf den Anschein revolutionärer Selbstsetzung und totalitärer Selbstermächtigung kalkulierten Konstitution des faschistischen Staatsapparats schlechterdings nicht verträgt und deshalb dem Schicksal der Verfolgung und Verdrängung durch den Apparat verfällt. Und aus der Sicht dieser von Verfolgung und Verdrängung bedrohten Öffentlichkeit und Intelligenz schreiben die Science-Fiktionäre. Wie sollten sie da nicht kritisch gegen den Apparat gesonnen, nicht zum wenigstens theoretischen Widerstand gegen ihn geneigt, nicht auf der Suche nach einer wenigstens theoretisch zu ihm alternativen Perspektive sein? Schließlich hängt ja quasi ihr eigenes intellektuelles und funktionelles Überleben daran. Und wo sonst aber sollte diese, wenn schon nicht praktisch zu realisierende, so jedenfalls doch theoretisch zu reflektierende Widerstandsbewegung gegen den Apparat und alternative Perspektive zu ihm sich finden lassen, wenn nicht in eben der politisch und ökonomisch grundlegenden Kraft, gegen die als politischer Eskamoteur und ökonomischer Verwandlungskünstler der Apparat selber sich richtet? Wo sonst sollten sie, theoretisch jedenfalls, ein Widerstandspotenzial und eine andere Aussicht finden, wenn nicht in eben dem gesellschaftlichen Subjekt Arbeit und eigenständigen Prinzip Produktion, das zwar der faschistische Staatsapparat außer Kraft setzt und unter seine Kontrolle bringt, dessen fortdauernde Virulenz und latente Bedrohlichkeit er aber nolens volens durch seine eigene Funktion bezeugt und mit seiner eigenen Existenz festschreibt. Dabei stellt sich dieses Subjekt Arbeit und das in ihm gelegene Widerstandspotenzial dann nicht unbedingt mehr in Gestalt einer gesellschaftlichen Klasse und eines mit der Klassenzugehörigkeit verknüpften Organisationsmodells dar, sondern vielmehr in Form eines gesellschaftlichen Standorts und einer an der Standortbestimmung hängenden Vergesellschaftungsvorstellung. In der Tat mag es nämlich sein, dass der Einbruch des faschistischen Staatsapparats eine wesentliche und irrevozible Veränderung der gesellschaftlichen Erfahrung insofern bedeutet, als seine Wirksamkeit allmählich dazu führt, dass an die Stelle der alten, durchs ökonomische Interesse getrennten, personaliter verschiedenen Klassenindividuen neue, durch den Apparat in sich gespaltene, funktionalitär schizophrene Staatsbürger treten. Dass sich dies so verhält, dafür spricht die rasante Zunahme der Angestellten, jener Geschöpfe des Apparats, die nicht Fisch noch Fleisch, nicht Bürger noch Arbeiter oder vielmehr beides sind. Im einen Teil ihrer Existenz vom Apparat substituierte und integrierte Arbeitnehmer, verdinglichte und ausgebeutete Arbeitskräfte und im anderen Teil ihres Daseins restituierte und profitierende Gehaltsempfänger, begünstigte und wohlversorgte Nutznießer des Apparats. Aber das widerlegt natürlich nicht die These, dass eine gegen den Apparat wenigstens theoretisch geltend zu machende Perspektive auf der Seite der Arbeit, der Seite der wie sehr auch vom Apparat integrierten und kontrollierten Produktion gesucht werden muss. Ganz im Gegenteil. Wenn überhaupt Widerstand gegen diese vom Apparat produzierte Form einer nicht sowohl klassengegensätzlichen als vielmehr funktionsgespaltenen gesellschaftlichen Existenz soll möglich sein, so dort, wo der Widerspruch, in den der Apparat verwickelt, greifbar ist. In der Sphäre der Arbeit. Wo sonst, wenn nicht in der verdinglichten, ausgebeuteten Hälfte ihrer Existenz, in ihrer durch den Apparat determinierten Rolle und Stellung als Arbeitskräfte, dort also, wo sie ebenso sehr pro forma ihrer Tätigkeit Subjekte wie pro materia ihrer Disziplinierung und Funktionalisierung durch den Apparat bloße Objekte sind. Wo sonst, wenn nicht dort, sollen die neuen Arbeiterbürger, die Kraftapparat kreierten neuen Staatsbürger, die Angestellten, wir, zum Widerstand gegen den Apparat fähig, zum Einspruch gegen sein Gesellschaftsmodell motivierbar sein. Aber damit wird in der Tat nun das abgrundtiefe Dilemma sichtbar, in dem die Science-Fiktionäre mit ihrer Kritik sich befinden. Jene alternative Perspektive, die sie sich gegen die Suggestion des Apparats theoretisch erschließen müssten, haben sie ja zuvor mit ihrer Konstruktion des Apparats selber und nach theoretischen Kräften sich verschlossen und aus den Augen geschafft. Was sie als Mitglieder der vom Apparat bedrohten bürgerlichen Intelligenz brauchten, um eine politisch-ökonomisch bestimmte Stellung beziehen zu können, das haben sie als Angehörige der bevorteilten bürgerlichen Klasse oder Position zuvor eigenhändig aus ihrer Reichweite entfernt und ihrem Bewusstsein entzogen. Wie sollen sie einem Prinzip nachforschen, mit dem sie selber zuvor radikal Schluss gemacht haben? Wie ein gesellschaftliches Subjekt ausspüren, dessen Spuren sie zuvor mit ihrer eigenen Konstruktion sorgfältig verwischt haben? Der Kriminalroman, im Unterschied zur Science-Fiction-Literatur, betreibt diese Nachforschungen, verfolgt diese Spuren, und das ist eigentlich sein einziger und wesentlicher Inhalt, wie es zugleich der wahre Grund für die unverwüstliche Attraktivität sein dürfte, die er neben der Science-Fiction für uns behält. Aber erstens definiert er das Subjekt, dem er nachspürt, je schon als nicht mehr zum Leben zu erweckende Leiche und mithin das, was mit diesem Subjekt geschehen ist, je schon als nicht wiedergutzumachendes Verbrechen. Und zweitens beraubt er, wie schon gesagt, den ganzen Vorgang seiner gesellschaftspolitischen Dimension, um ihn auf eine kriminalistische Privataffäre zu reduzieren. Und so ist er gleich zweifach gegen die Gefahr geschützt, dass seine analytischen Nachforschungen etwas gesellschaftlich Relevantes zutage fördern könnten, seine theoretische Spurensicherung etwas politisch Orientierendes zu zeitigen vermöchte. Die Science-Fiction-Literatur hingegen, die mit ihrer Apparatperspektive an der gesellschaftlichen Dimension und öffentlichen Bedeutung ihres Themas festhält, kann sich eben deshalb detektivische Nachforschungen dieser Art, deren Ziel es wäre, historisch gesehen hinter den Apparat und systematisch betrachtet ihm auf den Grund zu kommen, offenbar nicht leisten. Sie muss vielmehr mit ihrer Konstruktion des Apparats eigenhändig Sorge tragen, dass dieser in der historischen Unbehaftbarkeit und systematischen Unangreifbarkeit einer allen historischen Hintergrunds von vornherein entkleideten und allen systematischen Grundes grundsätzlich beraubten bürokratisch-technologischen Absolutheit und Totalität erscheint. Die Ohnmacht der Science-Fiktionäre und der Kritik, die sie an den öffentlichkeitsfeindlichen und intelligenzzerstörenden faschistischen Verhältnissen unserer Gesellschaft am Apparat üben, ist somit offenkundig. Es ist die Ohnmacht nicht nur der Science-Fiktionäre, sondern der bürgerlichen Intelligenz überhaupt, unsere Ohnmacht. Es ist die nicht zwar vielleicht selbstverschuldete, ganz gewiss aber selbstverantwortete Ohnmacht dessen, der sich von eben dem, was er kritisieren möchte, den entscheidenden Kritikpunkt verschlagen lässt, weil er klassenmäßig bzw. standortmäßig gutheißt, was er bewusstseinsmäßig negiert. Die Ohnmacht dessen, dem der persönliche Feind, der Public Enemy, zugleich der unpersönlich große Bruder, Big Brother, der erklärte Gegner, zugleich der heimliche Verschworene bleibt. Es ist die Ohnmacht des Opfers, das politisch nicht bündnisfähig ist, weil es ökonomisch gebunden ist, das seinem Aggressor subjektiv ausgeliefert ist, weil es ihm objektiv verfallen ist. Es ist eine Ohnmacht, die weit über das für die traditionelle utopische Literatur konstitutive Ohnmachtsgefühl und Bewusstsein der Ausweglosigkeit hinausgeht, weil sie Ausdruck nicht sowohl einer erdrückend fremden Übermacht, sondern vielmehr der lähmend eigenen Ambivalenz, Zeichen nicht sowohl des Scheiterns und Zugrundegehens des bürgerlichen Klassenbewusstseins am, sondern vielmehr seines Selbstverrats und seiner Selbstparalysierung im faschistischen Staatsapparat ist. Und dieser besonderen Ohnmacht entspricht dann natürlich die bereits oben erwähnte und alle aus der utopischen Literaturtradition gewohnte Perspektivlosigkeit in den Schatten stellende Unfähigkeit der Science-Fiktionäre, gegen den Apparat anzudenken, geschweige denn über ihn hinauszudenken, entspricht ihre eklatante Neigung zu karlauerhaften theoretischen Ersatzleistungen. Statt einer auf die andere Klasse bzw. die andere Seite des Apparats sich richtenden politischen Erwartung, kultivieren sie als perspektivisches Nonplusultra eine gegen die eigene Klasse bzw. die eigene Position sich wendende moralische Entrüstung. An die Stelle einer politisch-ökonomisch reflektierten Vorstellung von intelligenten Alternativen zum Apparat tritt die humanistisch-ökologisch motivierte Fantasie vom intelligenzfreundlich-alternativen Apparat. Das Genre der Science Fiction, das Ulrich Enderwitz um 1980 umstandslos mit einer Metapher für technokratischen Faschismus in eins setzte, in den 80er Jahren schon genauso versteinert und abgestorben wie utopische Zukunftsvisionen, Stichwort No Future, so fällt auf, dass im Kino der 90er Jahre bis heute Stereotyp, dunkle Gänge und finsteres Ambiente zum Setting gehören, sobald es um die Zukunft geht. Seien dies Keller, Raumschiffe oder urbane Gassen. Auch verweist das seit Jahren boomende Genre der nicht nur emmerichschen, globalplanetaren Katastrophen- und Apokalypsenfilme im populären Blockbuster-Format, gehe es dort um Eiszeit, Endzeit oder Wärmetod, auf die Austreibung des Utopischen. Gleich ob es der vermeintlich anspruchsvolle, als philosophisch verbrämte Stoff von modischen Dystopien wie der Matrix-Trilogie ist, oder es sich um triviale Computerspieladaptionen, in aller Regel geschmacklose Zombie-Schlachtorgien handelt. Immer muss durchweg alles ganz, ganz düster sein. Erstaunlicherweise ohne auch nur den leisesten Anflug immanenter Kritik. Da wird man schon mal ästhetisch weitestgehend entwöhnt. Thank you. In einer Szene in Peter Jacksons King Kong 2005, die nicht nur eine der stärksten des ganzen Films ist, sondern vielleicht eine der unvergesslichsten im Kino des 21. Jahrhunderts überhaupt. In dieser Szene sehen wir, wie der geflüchtete Gigant, der das Empire State Building erklommen hat, ganz hoch droben auf dem Wolkenkratzer angekommen ist. An diesem luftig exponierten Ort nimmt er im Liebesrausch mit seiner Gespielin, wie in einem Moment der Besinnung, eine Verschnaufpause. Die schon in den 1930er Jahren unendlich große Stadt liegt ihm zu Füßen. Eine unwirkliche Beleuchtung der aufgehenden Sonne taucht New York in ein Licht, in eine Stimmung, die allemal inhalten lässt. Flächendeckende Bebauung, soweit das Auge reicht. Häuser und Gebäude bis zum fernen Horizont. Unten, winzig und kaum wahrnehmbar, das erwachende Gewimmel der Metropole. Oben luftige Einsamkeit, aber Freiheit. Dem Himmel ganz nah, aber auch dem Absturz. Wenn nicht Kong, so ahnt doch der Zuschauer, dass hier ein letzter Moment vor dem Showdown eingefangen ist. Ein nachgerade existenzialistischer Augenblick, diese Verschnaufpause. Horizontale Sonnenstrahlen dringen durch flockige Haufenschichtwolken. Ein magisches Szenario morbider Schönheit, wie es William Turner, Caspar David Friedrich oder Claude Monet nicht imposanter hätten einfangen können. In so ruhigen wie schwindelerregenden, wenn auch computergenerierten Kameraschwenks wird hier ganz dieselbe unvergessliche Atmosphäre eingefangen, von der auch Ulrich Sonnemann in dem folgenden Zitat voller Ehrfurcht spricht. Die metaphysische Erfahrung, die er darin ausmacht, eine Entrückung. Es war 1941 in New York, kurz nach meiner Flucht aus Europa, dass ich auf der Aussichtsterrasse des Empire State Building das in weitem Umkreis ungeheuer aufgetürmte Steingebirge Manhattans betrachtend, seine Einheit und seine zerklüftete Vielfalt, die unzweideutige Wahrnehmung von Natur hatte. Ihre Kraft allein konnte diese Massen emporgeschleudert haben. Und diese unmittelbare sinnliche Gewissheit widerstand allem Wissen und Zurechnen, sei es zur stillen Arbeit an Architektenschreibtischen, sei es zur Einladungsgebärde der Statue of Liberty, die ohnehin von dort oben, sähe man sie überhaupt, ganz verzwergt erschien. Selbst zum Verwertungsinteresse des Kapitals und der Produktivkraft, die in seine Dienste gezwungen ist, die Zurechnung ändert nichts. Alle solche Richtigkeiten waren außerstande, die überfallartige Gewalt in der Einheit der Erscheinung zu fassen, die sich erst dem Verstand wieder in sie auseinanderlegte, selber davon unberührt blieb. Weder minimierten sie die Urtümlichkeit der Wahrnehmung, noch wurden sie eben in ihrem Richtigsein ihrerseits von ihr konterkariert. Im Gegenteil war es das Zusammenspiel dieser Kräfte, das so offenbar Natur war, dass es sie selbst zu diesen Durchgangsstadien, Momenten und Mitteln bestimmte. Kapitalismus ist eine Wirtschaftsform, die von zyklischen Krisen heimgesucht wird. Diese Erkenntnis wird allgemein kaum in Frage gestellt, auch wenn von Kapitalismus bis vor kurzem nur dessen Kritiker sprachen. Dass diesem System eine strukturelle Instabilität innewohnt, ist seit über 150 Jahren eine empirisch feststellbare Größe. Friedrich Engels formulierte 1847 in seiner Broschüre »Grundsätze des Kommunismus« folgende Beobachtung. So hat seit dem Anfang dieses Jahrhunderts der Zustand der Industrie fortwährend zwischen Epochen der Prosperität und Epochen der Krise geschwankt, Und fast regelmäßig alle 5 bis 7 Jahre ist eine solche Krise eingetreten, welche jedes Mal mit dem größten Elend der Arbeiter, mit allgemeiner revolutionärer Aufregung und mit der größten Gefahr für den ganzen bestehenden Zustand verknüpft war. Hier finden wir bereits 3 Elemente, die für Engels und Marx zur Krise gehörten und sie für eine nähere Betrachtung interessant machten. Das Elend der Arbeiter, die revolutionäre Aufregung, die Infragestellung des gegebenen Zustands als Ganzes. Eine systematische Erforschung des Wesens des Kapitalismus nahm Karl Marx erst rund 10 Jahre später in Angriff. Sie mündete in seinem Hauptwerk Das Kapital. Es liegt vielleicht am Aufbau des Werkes, an dessen Erzählstruktur, dass seine originäre Verbindung zur kapitalistischen Krise über die Jahrhunderte in Vergessenheit geraten war. Dass dahinter der Ansporn stand, die rätselhafte Krisenhaftigkeit erklären zu wollen, dahinter zu kommen, was in dieser scheinbar naturwüchsig sich entwickelnden Wirtschaftsform eigentlich vor sich geht. Bis dahin hatte die Menschheit nur Krisen des Mangels gekannt, hervorgerufen durch Missernten, Naturkatastrophen, Kriege und Epidemien. Es war im 18. Jahrhundert eine neue und schockierende Erfahrung, dass es Elend und Krisen geben konnte, die aus dem Überfluss, der Überproduktion resultierten, dass Tausende arbeitslos wurden, ganze Landstriche verödeten, während in den Auslagen der Geschäfte sich die Waren türmten. Marx und Engels waren dem nicht nur aus einem erkenntnistheoretischen Interesse auf der Spur oder gar um ihr Aktienportfolio, so sie eines hatten, zu optimieren, sondern um die Krisen und Zusammenbrüche des Systems vielleicht für eine proletarische Revolution nutzbar zu machen. Der folgende Gedanke kommt später hinzu und er bleibt über die Jahrhunderte umstritten. Dass diese Wirtschaftsform zum Zusammenbruch verdammt sein könnte, weil sie den Keim der Selbstzerstörung in sich trägt. Weil es etwas in diesem System gibt, das es von innen heraus zerstören könnte. Auch der deutsche Bundespräsident Horst Köhler war dem auf der Spur, als er sich im Mai 2008 folgendermaßen äußerte. Jetzt muss jedem verantwortlich Denkenden in der Branche selbst klar geworden sein, dass sich die internationalen Finanzmärkte zu einem Monster entwickelt haben, das in die Schranken gewiesen werden muss. Man mag sich über eine solche Äußerung wundern. Immerhin hat der Mann eine Karriere hinter sich, die ihn vom Chef des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands zum Chef des Internationalen Währungsfonds hat aufsteigen lassen. Das muss aber kein Widerspruch sein. Denn vermutlich drückt sich in dem Zitat genau der Frust des Ex-IWF-Mannes aus, der diese immer sehr umstrittene, ja verhasste Regulierungsbehörde zusehends durch global operierende Investmentfonds und Banken an den Rand gedrängt sah. Es wird hier um Theorien gehen, welche die Instabilität, gar den notwendigen Zusammenbruch des Systems zu greifen versuchen und um Versuche, die gefühlte bevorstehende Katastrophe in Form von Monstern fiktional plastisch werden zu lassen, sie fiktional, mythologisch in den Griff zu bekommen und symbolisch zu bekämpfen. King Kong, Frankenstein, Zombies. Während großer Krisen der Weltökonomie kommt es sowohl zu Remakes von Monsterfilmen als auch zu Wiederauflagen der Theorien eines Zusammenbruchs des Kapitalismus. Und selbstredend interessieren wir uns heute dafür, weil uns vielleicht eine Weltwirtschaftskrise bevorsteht, die an die von 1929 heranreicht. Die Weltwirtschaftskrise von 1929 ist in der kollektiven Erinnerung so etwas wie die Krise überhaupt. In der Erinnerung meiner Großmutter beispielsweise fiel sie stets zusammen mit den deutschen Inflationsjahren von 1920 bis 1923, als man mit Geldscheinen die Tapeten grundierte. In jedem Fall fällt der Schwarze Freitag heute im deutschsprachigen Raum zusammen mit dem Trauma der sogenannten Machtergreifung Hitlers, mit dem Nationalsozialismus, welcher, so die vorherrschende Erzählung, die quasi logische Folge von Hungermärschen, Massenarbeitslosigkeit, Straßenschlachten, Verzweiflung und Chaos war, die auf den Schwarzen Freitag folgten. Das fantastische Monster, welches der Schwarze Freitag von 1929 hervorgebracht hat, war King Kong 1933. Es gab andere populäre Dämonen vor ihm. Überhaupt sind Zeiten der wirtschaftlichen Depression offenbar gute Zeiten für Horrorfilme. Dracula 1930, Frankenstein 1931 oder Dr. Jekyll and Mr. Hyde 1931 zeugen davon. Die deutsche Kinoproduktion erreichte in der Zeit von 1920 bis 1923 ein hohes künstlerisches Niveau und erzielte auf dem Weltmarkt große Erfolge mit Horrorfiguren. Das Kabinett des Dr. Caligari 1920, Dr. Mabuse, der Spieler 1921, schließlich Nosferatu 1922. King Kong ist der erste Monstermythos, der nicht auf literarischen Vorlagen oder überlieferten Erzählungen beruhte, sondern vom Kino selbst geschaffen wurde. King Kong hat sich gegen andere Kreaturen durchgesetzt, weil er eine eigenständige Bebilderung des Börsencrashs leisten konnte. Der Riesenaffe Kong, der von einem skrupellosen Glücksritter, dem Filmboss Carl Denham, in Afrika eingefangen und in einem Theater am Broadway zur Volksbelustigung vorgeführt wird, sprengt, einmal in Rage gebracht, seine Ketten. Der Glaube, ihn bändigen zu können, erweist sich als grotesk. Er stapft durch das Zentrum der Finanzwelt, New York schickt sich gerade an, London als solches abzulösen, bringt den Verkehr zum Stillstand, wirft Straßenbahnen um. Die Menschenmassen, die sich 1929 noch in Panik vor den Bankhäusern an der Wall Street versammelten und sie dadurch erst recht zum Kollaps brachten, stieben nun in Panik auseinander. Sofort fängt der Affe an zu klettern. Er erklimmt Hochhäuser. Er reißt eine ahnungslos schlafende New Yorkerin aus ihrem Apartment und schleudert sie auf die Straße. Aus einem anderen Apartment erbeutet er seine Geliebte, die weiße Frau, gespielt von Faye Ray, und macht nicht Halt, bis er mit ihr das höchste Gebäude erreicht, das Empire State Building. Die Antwort der Staatsmacht heißt Krieg. An diesem Punkt kommt die technische Sensation des Films. Die Leinwand vergrößert sich in Breite und Höhe. Doppeldecker der US-Luftwaffe, das veraltete Arsenal aus dem Ersten Weltkrieg also, schießen Kong ab, der sich heroisch verteidigt und das Leben seiner Geliebten retten kann. Der Film feierte am 2. März 1933 in New York City seine Premiere. Tags zuvor erreichte das Finanzbeben von 1929 einen weiteren Tiefpunkt. Sämtliche Banken New Yorks schlossen ein weiteres Mal vor panischen Kunden ihre Pforten. King Kong und die weiße Frau wurde ein Riesenerfolg. Der Film spielte in der ersten Woche $100.000 ein. Auch wenn sie jedes Centstück zweimal umdrehen mussten, bevor sie es ausgaben, diesen Film mussten die Leute sehen. Zur selben Zeit kam in Chicago eine deutschsprachige Broschüre frisch aus der Druckerpresse, herausgegeben von den Industrial Workers of the World. Die Todeskrise des Kapitalismus, die Aufgaben des Proletariats. Ihr Autor ist der deutsche Rätekommunist Paul Mattig, der 1926 in die USA ausgewandert und ab 1931 in Chicago Mitglied der Industrial Workers of the World war, der sogenannten Wobblies. Mattig geht davon aus, dass die Weltwirtschaftskrise ein Anzeichen für den bevorstehenden Zusammenbruch des Kapitalismus ist. Er hat die weltweiten revolutionären Arbeiterunruhen von 1917 bis 1923 im Sinn, die auf den Ersten Weltkrieg folgten, die Herrschaft in vielen Ländern zumindest ins Taumeln brachten und in Russland gar ein neues sozialistisches Wirtschaftsmodell hervorbrachten, das sich letztlich als staatskapitalistische Entwicklungsdiktatur herausstellte. Matteck rechnete für die Jahre ab 1933 mit revolutionären Prozessen auf weit höherem Niveau, da die Krise weitaus größer war als jene Krisen, die dem Ersten Weltkrieg vorausgegangen waren. Aber wie schon der letzte Krieg nicht imstande war, die kapitalistischen Schwierigkeiten durch Kapitalzerstörung und der dadurch ausgedrückten gewaltsamen Herabsetzung der organischen Zusammensetzung des Kapitals aufzuheben, so drücken die drohenden Kriege auch nichts weiter aus als den beschleunigten Marsch in die kapitalistische Barbarei. Auch die heute unternommenen Kapitalentwertungen durch Abschreibungen haben keine tieferen Wirkungen im Sinne eines erneuten Aufschwungs. Matteck errechnet, dass die kapitalistische Produktion 1933 weltweit um 25 bis 40 Jahre zurückgeworfen worden ist. Er schreibt weiter: Am allerdeutlichsten sprechen die Arbeitslosenziffern der Welt. Amerika zählt im März 1932 rund 16 Millionen Arbeitslose. Deutschland hat 6 Millionen und 2 Millionen Ausgesteuerte. In England wurden fast 3 Millionen Erwerbslose gezählt. Ihre Anzahl ist in Wirklichkeit viel höher. Er versucht mit seiner Broschüre, eine Theorie von Karl Marx zurück ins Bewusstsein zu bringen, die aus dem dritten Band des Kapital stammt. Das Gesetz vom tendenziellen Fall der Profitrate. Wir wiederholen, das Marx'sche Akkumulationsgesetz ist zugleich Krisentheorie und Zusammenbruchsgesetz des kapitalistischen Systems. Es zeigt, dass gegen den Zusammenbruch sich wendende Tendenzen ihre Wirkung verloren haben. Die Broschüre liest sich heute als ein trauriges Dokument. Denn die Gegenwart war 1933 für Revolutionäre auch in den USA keineswegs rosig. Und die Hoffnung auf den Zusammenbruch scheint gleichfalls von der Verzweiflung über die Gegenwart getrieben. Die Industrial Workers of the World beispielsweise haben sich nie von der brutalen Verfolgungswelle erholen können, der sie von 1917 bis 1923 ausgesetzt waren. 1933 versuchten die Wobblies in Chicago vor allem, die Arbeitslosen davon abzuhalten, sich als Lohndrücker und Streikbrecher einspannen zu lassen. Kein Betätigungsfeld, das eine baldige Übernahme der Produktionsmittel durch die Produzenten in Aussicht stellte. Aber, so Matteck, alles, was die Arbeitslosen der Bourgeoisie abringen, führt zur verschärften Ausbeutung in den Betrieben, führt damit zur Verschärfung der Klassenkämpfe. Führt auf den Weg zur Revolution, zur Beseitigung der Profitordnung. Matteck hat offenbar daneben gelegen. Er wurde von der Geschichte nicht nur widerlegt, sondern in den folgenden Jahrzehnten regelrecht überrollt. Der Zweite Weltkrieg und das mit ihm stattfindende Grauen kam einem apokalyptischen Endkampf, der Todeskrise, in seinen äußerlichen Erscheinungsformen zwar sehr nahe, doch vom Zusammenbruch des Kapitalismus keine Spur. Nach dem Zweiten Weltkrieg, 1945 bis 1965, kam im Gegenteil die goldene Phase des Kapitalismus, in der erstmals Massen von Arbeitern in den Industrieländern Europas und Nordamerikas, zeitweilig zum Beispiel auch in Argentinien und Uruguay, sich Dinge leisten konnten, von denen ihre Vorfahren nicht zu träumen gewagt hätten. Waschmaschinen, Fernseher, Autos, Essen im Überfluss. Hinzu kamen Urlaub, Freizeit, Gesundheit und Bildung. Es ist heute schwer, sich diese Umwälzung des Alltagslebens im Vergleich zu den 20er Jahren deutlich zu machen. Auch wenn wir heute schon einiges verloren haben, was bis in die 70er Jahre zum Standard gehörte, etwa den arbeitsfreien Samstag, einen elternunabhängigen Zugang zur Bildung, allgemeine Gesundheitsversorgung auf hohem Niveau, sichere Rente, erscheint uns das meiste aus der obigen Aufzählung noch als Selbstverständlichkeit. Was hat es aber mit dem oben zitierten Akkumulationsgesetz auf sich? Mattig versucht hier, ein Buch von Henrik Grossmann zu popularisieren, seines Mentors auf dem Gebiet der politischen Ökonomie, der damals ebenfalls in den USA weilte. Das Akkumulations- und Zusammenbruchsgesetz des kapitalistischen Systems, so der Titel. Grossmanns Buch erschien 1928, direkt vor dem Schwarzen Freitag, und wurde dadurch bekannt, dass es den Crash anscheinend prophezeien konnte. Es leitete eine Renaissance des Marx'schen Theorems vom tendenziellen Fall der Profitrate ein. Grossmann schreibt: Der Kapitalismus findet seine endgültige Schranke an der mangelnden Verwertung des Kapitals. Je mehr der Kapitalismus wächst, umso größer wird der Kapitalanteil, der für Rohstoffe und Produktionsmittel ausgegeben wird. Umso kleiner wird im Verhältnis dazu der Kapitalanteil, der für Arbeiterlöhne einzusetzen ist. Weil aber der Mehrwert nichts ist als die unbezahlte Mehrarbeit der beschäftigten Arbeiter, so muss mit dem Wachstum des Kapitals der Mehrwert und damit der Profit im Verhältnis zum gesamten angelegten Kapital sinken. Überproduktion von Kapital und stets wachsende Arbeitslosigkeit. Unverwertbarer Überschuss von Kapital bei unanwendbarer, überschüssiger Bevölkerung. Das ist der letzte große Widerspruch der kapitalistischen Produktion, an dem sie zugrunde gehen muss. Die Weltwirtschaftskrise wird also nicht aus einem Problem des mangelnden Konsums erklärt, der sogenannten Unterkonsumption, nach dem Muster von John Maynard Keynes etwa, der in Zeiten der Rezession massive Staatsinterventionen in Konjunktur- und nachfragebelebende Maßnahmen forderte, finanziert durch Kreditaufnahmen des Staates. Eine solche Möglichkeit ist stets die Aufrüstung gewesen, Kriegs-Keynesianismus. Ebenso wenig konnte man von einer Überproduktionskrise ausgehen, die vielleicht durch eine Marktbereinigung, Pleiten und Übernahmen oder die Öffnung neuer Märkte gelöst werden könnte, um einen erneuten Aufschwung einzuleiten. Vielmehr brach die Weltwirtschaftskrise anscheinend herein, weil sie von einem anderen Mechanismus verursacht wurde. Es häuft sich eine unvorstellbare Menge Kapital an. Gleichzeitig kommt es auf der Seite der Besitzlosen zu wachsender Armut und Arbeitslosigkeit. Dieses akkumulierte Kapital findet keinen Weg mehr, sich zu realisieren, durch Investitionen Mehrwert, also Profit, zu bilden und droht zu zerplatzen. Eine Krise durch Überakkumulation also. Karl Korsch, ein linker Theoretiker der KPD, der 1933 engen Kontakt zu den Rätekommunisten hatte, hält in einem Aufsatz fest, dass der damalige SPD-Chefideologe Kautsky den Begriff Todeskrise 1906 erstmals verwendete. Und der spätere Erzreformist Heinrich Kuno habe 1898 die erste ausgesprochene Zusammenbruchs- und Katastrophentheorie formuliert. Kuno und Kautsky sind nicht als Barrikadenkämpfer, unbeugsame Sozialisten und Vertreter des proletarischen Internationalismus in die Geschichte eingegangen, sondern als Befürworter eines Burgfriedens der SPD und des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbunds mit dem deutschen Staat und der Kapitalistenklasse während des Ersten Weltkriegs. Wollte Mattig die Proleten in scheinbar hoffnungsloser Lage durch das Menetekel des Zusammenbruchs zum letzten Gefecht stimulieren, so hatte das unweigerlich kommende jüngste Gericht der Todeskrise bei Kautsky und Konsorten beschwichtigende Funktion. Der große Kladderadatsch kommt sowieso, wenn nicht morgen, dann übermorgen. Deshalb sollten die Arbeiter im Hier und Jetzt keinen Unsinn machen, beispielsweise revolutionären Wirrköpfen folgen, etwa Syndikalisten, Anarchisten und anderen Radikalen, die sie nur in gefährliche und zudem unnötige Abenteuer verwickeln könnten, sondern die Ruhe bewahren. Weiter brav SPD wählen, mit den Gewerkschaften mehr Lohn fordern. Der Rest ergäbe sich dann ganz von allein. Revolutionärer Attentismus wurde dieses Verhalten genannt, von Französisch attendre, warten, also die Ideologie vom umstürzlerischen Abwarten. Ein, wie es scheint, typisch deutsches Paradoxon. Es hat die Attentisten nicht davon abgehalten, 1919, 20 und 21 den Freikorps freie Hand zu lassen. Selbst nahmen sie natürlich keine Waffe in die Hand. Bei der gewaltsamen Niederschlagung jener proletarischen Kräfte in Deutschland, die des Abwartens müde waren und die Revolution wollten. Und selbst als Hitler 1933 an die Macht befördert wurde, gab es unter Linken die weit verbreitete Meinung: Lasst den dilettantischen Großschwätzer mal ein bisschen machen. Das ist die allerletzte Hoffnung der Bourgeoisie. Wenn der in 2 Jahren mit seinem Latein am Ende ist, dann kommt die Revolution. Nach Hitler wir. Einen revolutionären Bezug zur Zusammenbruchstheorie hielt dagegen Rosa Luxemburg hoch. Sie versuchte seit 1905 einigermaßen vergeblich, die Erfahrungen von spontanen Massenstreiks und regionalen Generalstreiks, die das russische Zarenreich damals überzogen, nach Deutschland zu transferieren und der hiesigen Arbeiterbewegung schmackhaft zu machen. Auf dem Luxemburg gegenüberliegenden Flügel der SPD befand sich Eduard Bernstein, Begründer des sogenannten Revisionismus, der jedes Gerede von Revolution für überflüssig hielt. In einem evolutionären Prozess würden die SPD und die Gewerkschaften den Kapitalismus zu einem vernünftigen Wirtschaftssystem umformen. Im modernen, von der SPD organisierten Kapitalismus gäbe es keine notwendigen und unvermeidlichen Krisen mehr. Diese Überzeugung wurde anfangs heftig angegriffen, konnte sich in der SPD der Weimarer Zeit aber durchsetzen. Die goldene Nachkriegswirtschaftswunderzeit währte nicht ewig. Und mit der weltweiten Rezession 1974-75, die irreführenderweise als Ölkrise ins allgemeine Gedächtnis eingegangen ist, kehrt auch King Kong auf die Leinwand zurück, im Jahre 1976. Diesmal war Paul Mattig schneller. Seine Broschüre »Die Todeskrise« wurde schon 1971 in einem Sammelband zusammen mit den zitierten Aufsätzen von Pannekoek und Korsch veröffentlicht. Grossmanns Buch erlebte sein Revival bereits 1969 im Verlag des SDS. Nun gut, damals stiegen eigentlich sämtliche untoten Theorien der 20er und 30er Jahre wieder aus den Gräbern und zeugten ihre Nachfahren. Stalinisten, Leninisten, Trotzkisten. Und selbst solche, die auf dem Müllhaufen der Geschichte längst hätten kompostiert sein sollen. Anarchisten, Syndikalisten und Rätekommunisten. Der prägende Horrorfilm der Zeit, der das originäre Zeitgeistgefühl transportierte, war dann auch der Zombiefilm Night of the Living Dead 1968. Der erste Film mit einem schwarzen Hauptdarsteller im Übrigen. Aber auch King Kong in der Version von Dino De Laurentiis 1976 hat uns noch einiges zu sagen. Lassen wir beiseite, dass sich Ästhetik und Erotik ziemlich geändert haben, so fällt auf, dass es jetzt um Erdöl geht. Nicht ein Sensationsfilmer ist auf dem Weg in den Dschungel wie 1933, sondern ein Expeditionsteam der Firma Petrox, deren Logo an Exxon erinnert. Der gefangene Kong wird denn auch in einer stilisierten riesigen Petrox-Benzin-Zapfsäule in die Arena gezogen. Er ist zum Marketing-Gag eines Global Player geworden. Aus heutiger Sicht auffällig ist, dass Kong nun das World Trade Center erklimmt. Angegriffen wird er mit dem Waffenarsenal des Vietnamkriegs, schweren Kampfhubschraubern. Einer von ihnen kracht tatsächlich ins World Trade Center, zerschellt aber an dessen Oberfläche. Auffällig verstärkt hat sich die Empathie, die sowohl die Hauptfiguren als auch die Zuschauer für Kong entwickeln. Am Ende des Films sind wir eindeutig auf seiner Seite. Wir leiden mit ihm. Diese Zwiespältigkeit war bereits eine Stärke und vermutlich ein Geheimnis des Erfolges der Ursprungsversion. Sie entstammt dem Mythos von der Schönen und dem Biest, wie zum Beispiel auch beim Glöckner von Notre Dame. 1976 haben wir nicht nur Mitleid mit Kong, der endet, indem er von eiskalten Militärs abgeschossen wird. Das Monster hat von Anfang an einen Mentor an seiner Seite, einen langhaarigen und bärtigen jungen Forscher, der die Erdölexpedition begleitet, der Kong zu verstehen sucht, sich für ihn interessiert. Kong tut uns leid, wenn er in der Zapfsäule in die Manege gezogen wird. Und wir können uns nur schwer dagegen wehren, die Zerstörung, die er später anrichtet, als gerechte Strafe für die Menschen anzusehen. King Kong ist zwar 2005 abermals in die Kinos zurückgekehrt, liefert aber keine eigenständige Interpretation der Gegenwart mehr. Die Neuverfilmung von Peter Jackson spielt wieder in den 30er Jahren. Es wird erneut das Empire State Building erklommen, was eine feige Umschiffung des World Trade Center Traumas ist. 28 Days Later von Danny Boyle 2002 kann mit ganz anderen, nie gesehenen Bildern aus dem Herzen der globalen Wirtschaft aufwarten. Die Londoner Innenstadt der Gegenwart bei Tage komplett entvölkert. Keine Menschen, kein Verkehr, nur hier und da geplünderte Supermärkte. Eine Plastiktüte wird vom Wind durch die Straßen gefegt. Hier haben die Computer kein Schiff hinzugeneriert, wie noch in James Camerons Titanic 1997, sondern die Menschen, das variable Kapital, den Faktor Arbeit, weggerechnet. Nur ein einsamer Fahrradkurier, der nach einem Unfall im Krankenhaus aus einem 28 Tage währenden Koma erwacht, streift zu Fuß durch das Herz der Finanz- und Handelsmetropole und versucht zu begreifen, was zum Teufel passiert ist. Dieselbe Grundannahme, eine Metropole ist durch ein Virus entvölkert worden, nur einzelne Menschen haben überlebt, die anderen sind zu Zombies mutiert, wird von I Am Legend 2007 weitergetrieben. Im Jahr 2012 hat nach dem Verschwinden der Menschheit die Natur Manhattan zurückerobert. Es wachsen Bäume, Pflanzen, es gibt Löwen und Antilopen. Und nachts werden die Zombies aktiv. Die Welt hat sich in eine Art Steinzeit zurückverwandelt. Hier wird mit dem Phänomen gespielt, dass der Kapitalismus auf der grünen Wiese Städte und Fabriken wie aus dem Nichts erschaffen kann und dass er Regionen, die vor wenigen Jahren noch pulsierende Gebilde waren, genauso schnell dem Verfall, dem Nichts übergeben kann, wenn das Kapital seine Aktivitäten in andere Regionen des Globus verlagert. Was also aussieht wie ein Zusammenbruch oder eine Todeskrise, könnte nüchtern betrachtet eine Phase des Übergangs zu einem neuen Zyklus sein. Mit all den Erscheinungen des Übergangs, wie wirtschaftlicher Not, Chaos, Krieg, Hassideologien, die sie begleiten. Solche Umbruchs- und Schwächephasen führen auf der anderen Seite stets zu einer Delegitimierung des Systems und könnten gegebenenfalls auch Spielraum für radikale Bewegungen bieten, die versuchen, den Kapitalismus zu überwinden. Karl Marx, der als fiktionaler Autor keinerlei Ambitionen hatte, hat in seinem Gesamtwerk eine Passage hinterlassen, in der er ebenfalls den Versuch macht, den höchst abstrakten Vorgang der Kapitalverwertung mit einer Anleihe aus dem Schauerroman zu verdeutlichen. Er hat sich für Frankensteins Monster entschieden, kreiert von Mary Shelley 1808. in dem der Kapitalist Geld in Waren verwandelt, die als Stoffbildner eines neuen Produkts oder als Faktoren des Arbeitsprozesses dienen, indem er ihrer toten Gegenständlichkeit lebendige Arbeitskraft einverleibt, verwandelt er Wert, vergangene, vergegenständlichte, tote Arbeit in Kapital, sich selbst verwertenden Wert. Ein beseeltes Ungeheuer, das zu arbeiten beginnt, als hätte es lieb im Leibe. Im Sommer 2008, kurz vor dem Durchschlag der Krise hierzulande, schrieb Heiner Stuhlfaut Junior, vermutlich ein Pseudonym mit Anspielung auf einen legendären Fußballtorwart der Weimarer Republik, ein Essay über die Konjunktur von Monsterfilmen in unsicheren Zeiten von Weltwirtschaftsturbulenzen, Rezession, Depression, unter dem prägnanten Titel »Krise, Kollaps, King Kong«. Zu ergänzen wäre die nicht minder augenfällige Koinzidenz von taumelnder Weltwirtschaft und jeweils rekordsüchtigem Wolkenkratzerwahn. So tief die im freien Fall sich befindliche Ökonomie stürzen kann, so hoch hinaus strebt der kühn anmutende Aufstand gegen die Gravitation. Als ob es darum ginge, in einem so androzentrischen wie infantilen Akt phallischer Symbolarchitektur Handlungsfähigkeit zu inszenieren. Gleichzeitig und gruselig. Anfang der 30er Jahre, im Zuge der Folgen von 1929, wurde das Empire State Building fertiggestellt. Anfang der 70er Jahre, während Ölkrise und Bretton Woods Crash, das World Trade Center eingeweiht. Und Ende der 90er Jahre, im Zuge der Weltfinanzkrise, der fast einen Kilometer hohe Burj Khalifa in Dubai. In 100 Jahren, möglicherweise wird sich die Menschheit bis dahin der selbstmörderischen Konkurrenzgesellschaft entledigt haben, wird es den Menschen wie Schuppen von den Augen fallen. Als damals gar nichts mehr ging, kompensierte man das gesellschaftliche Unvermögen einfach mit immer höheren Häusern. Damit gehen 2 Stunden Sachzwang FM zu Ende. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Heute. Wir Menschen so klein. Die Gesellschaft als Monster. Monster der Moderne.